Diamant der leeren Gärten unterm Dorf, das es noch gibt, wo die Häuser sich noch wärmen, weil sich eins ins andere schiebt. Diamant unter dem Giebel, auf dem schon der Mond kalt liegt, nach dem letzten Flug der Tauben, die da hab ich nicht besiegt. Hier am Hang hocken sie wieder, neben einem Inkelstein, quatschen, lachen, singen Lieder, trinken starken roten Wein. Am langen Tisch im Gonsbachtal, im Gonsbachtal beim Abendmahl, im Gonsbachtal beim Abendmahl. Kumpanen sind die Alten, kennen sie alle, Frau und Mann. 12 Apostel mit den Mädchen, Jesus, der nicht zaubern kann. Aufsichtsrat, der kontrolliert nichts, Basisgruppe Horido, Club der Kenner aller Künste, parteiloses Politbüro. Hör das Lachen und die Lieder, seh die Finger unterm Tisch, schmeck den Dunst der Stammesbrüder, Schwestern und den festen Fisch. Am langen Tisch im Gonsbachtal, im Gonsbachtal beim Abendmahl, im Gonsbachtal beim Abendmahl. Ja, ich kenn euch und kenn mich auch, Angst im Bauch und Mut am Kinn. Singt ihr noch vom großen Aufbruch oder grinst ihr vor euch hin? Neben diesem roten Wimpel sitze ich am Katzentisch. Singe ich euch die Leviten oder hört ihr noch auf mich? Nein, in diesen fahlen Himmel wachsen unsere Träume nicht, auch wenn Hein, der Zwillingsbruder, sein Gebet nach oben spricht. Am langen Tisch im Gonsbachtal beim Abendmahl, im Gonsbachtal beim Abendmahl. Über Mank in leeren Höfen heulen Hunde, dreht der Wind. Ich will hier auch wieder sitzen, wenn ein anderer Tag beginnt. Aber rennt die goldene Horde mit der Mickey Maus im Schild in dies Tal, dann schützt uns auch kein Traum und sei denn auch so wild. Wenn im Tal und in den Höfen neue Leute leben, dann möchte ich nicht süß bitter klagen, où sont les copains d'antan? Am langen Tisch im Gonsbachtal beim Abendmahl, im Gonsbachtal beim Abendmahl. Diamant der vollen Gärten unterm Dorf, das es noch gibt, wo die Häuser sich auch wärmen, weil sich eins ins andere schiebt. Diamant unter dem Giebel, auf dem Morgensonne liegt, nach dem ersten Flug der Tauben, die da hab ich nicht besiegt. Hier will ich dann wieder sitzen, neben diesem Inkelstein, mit euch quatschen, lachen, singen, trinken unseren roten Wein. am langen Tisch im Gonsbachtal. Am langen Tisch im Gonsbachtal, am langen Tisch im Gonsbachtal.